Hier ist Peters Inforadio. Am 26. September 2006 gründete sich im Ort Sotterhausen in Sachsen-Anhalt die bundesweite Frauenorganisation der NPD Ring Nationaler Frauen. Ihr Ziel ist vorrangig, in der Öffentlichkeit auf die Anliegen weiblicher Nationalistinnen aufmerksam zu machen und auch als Sprachrohr der nationalen Frauen zu dienen. An der Gründungsveranstaltung nahmen 31 Frauen teil. Eine von ihnen war die 26-jährige Oberhausener Studentin Susanne Graf, die nun eine Regionalgruppe Ruhrgebiet gründen will. Peters Inforadio hat mit ihr gesprochen. Frau Graf, Sie wollen den Ring Nationaler Frauen nach Nordrhein-Westfalen bringen. Wie stellen Sie sich das vor? Was haben Sie da für ein Konzept? Also ein ganz ausgeklügeltes Konzept habe ich noch nicht, weil ich einfach finde, dass die Arbeit, die der Ring in NRW dann machen soll, mit den Frauen zusammen entschieden werden soll. Welche Arbeit ist das? Es geht um Familienpolitik, also hauptsächlich politische, soziale Arbeiten. Das heißt, einfach mal darüber aufklären, wie Familien in Deutschland mittlerweile leben, dass sie sich an Tafelcafés anstellen müssen zum Monatsende und so weiter. Und ich denke, dass da viele einfach noch nicht die Augen aufgemacht haben und das gesehen haben. Wie wollen Sie das in der Praxis umsetzen? In der Praxis ist jetzt soweit festgelegt von der Bundessprecherin Kitta Schüssler, dass wir arbeiten in Form von Infoständen, Pressemitteilungen, Feierlichkeiten, Treffen, dass man die Arbeit zusammenträgt. Zurzeit sind wir nur netzpräsent und das soll sich halt auch in Zukunft ändern. Aber uns fehlt halt ein bisschen an Geld, an Spendern und so weiter. Das muss alles noch ein bisschen organisiert werden. Mit wie vielen Mitgliedern rechnen Sie denn in Nordrhein-Westfalen? Ich erwarte eigentlich aus jedem Kreisverband einen. Und wie viele Kreisverbände gibt es? Oh Gott, ich habe so viele angeschrieben. Ich denke, wir sind so 20. Also wir haben jetzt aktuell in NRW sind es 5 bis 6 Mitglieder schon. Und in Planung sind wohl bis jetzt 5, 6 nur aus dem Ruhrgebiet. Und dann müssen wir jetzt halt einfach mal die Zeit ein bisschen abwarten. Wie war denn die Resonanz von den Kreisverbänden? Die Resonanz von den Kreisverbänden war dahingehend, also wir waren in Unna, da war die Resonanz sehr gut. Da waren einige interessierte Frauen. Und da muss ich halt im Nachhinein noch schauen, inwieweit sie sich damit einbringen möchten, inwieweit sie sich das vorstellen, da zu arbeiten, ob das überhaupt in unser Konzept passt oder nicht. Wie sieht denn Ihr Konzept jetzt im Einzelnen aus? Mein Konzept im Einzelnen sieht eigentlich dahingehend aus, dass sich Frauen zusammenfinden aus verschiedenen Kreisverbänden und Regionen in NRW, die innerhalb ihrer Interessen zusammenarbeiten. Es gibt Frauen mit vielen Kindern, es gibt Frauen ohne Kinder. Ziemlich viele junge Kameradinnen sind mittlerweile dabei, die noch in der Ausbildung sind, die natürlich politische Themen in ganz andere Richtungen schweifen, die Interessen. Und dahingehend sollen sich die Frauen dann finden und dann das Zusammenarbeiten lernen, was ganz wichtig ist. Planen Sie dann auch Veranstaltungen? Natürlich planen wir Veranstaltungen. Zum einen von der Hauptzentrale ist es geplant, also mit der Bundessprecherin Günter Schüssler. Und dann werden natürlich auch hier in NRW regelmäßig Veranstaltungen stattfinden, weil wir müssen ja die Presse nun mal davon überzeugen, dass wir gute Arbeit leisten. Und wo werden diese Veranstaltungen voraussichtlich stattfinden? Das kann man von hier aus noch nicht sagen. Also ich gehe davon aus, die Gründungsfeier wird in Oberhausen stattfinden und dass wir dann, da NRW recht groß ist, in Nordrhein-Westfalen mit den Treffen ein bisschen wandern werden. Für wann ist die Gründungsfeier geplant? Die Gründungsfeier ist bis jetzt angesetzt Ende Februar, weil im Vorfeld noch einige Sachen zu klären sind, die Mitglieder noch registriert werden müssen und so weiter. Und welche Pläne haben Sie dann so für die Zukunft? Also dann für die Zukunft hoffe ich, dass wir auch Frauen, die zu Hause sitzen und sich politisch überhaupt nicht engagieren, einfach mal noch hinterm Ofen vorlocken können. Und dass sie sich einfach auch ein bisschen mit einbringen. Ich bin der Meinung, dass Frauen in der Politik oftmals ein bisschen schöner sprechen können als Männer. Und daher, wie soll man das jetzt verstehen? Das soll man dahingehend verstehen, dass Frauen doch sensibler einige Themen anfassen können. Also es macht für mich wenig Sinn, dass man über irgendwelche Gesetze, die Frau betrifft, spricht und dann der Sprecher ein Mann ist. Wie beurteilen Sie denn die bisherige Entwicklung, gerade im Stichwort Emanzipation der Frau? Da hat sich ja nun in den letzten 20 Jahren eine ganze Menge getan. Haben da auch die national gesinnten Frauen von profitiert? Die national gesinnten Frauen, die sind jetzt im Moment mit dem Ruf der NPD noch an der Stelle, dass sie hinter ihren Männern stehen. Und ich denke einfach, dass auch diese Frauen einfach mal einen Schritt nach vorne machen müssen. wie meinen Sie das, hinter den Männern stehen? Wir haben ja nun auch einige Frauen, die sich politisch engagieren, aber viele Frauen wollen das aus irgendwelchen Gründen offensichtlich nicht. Haben Sie das Gefühl, dass Frauen in der NPD benachteiligt sind? Nein, gar nicht. Oh, überhaupt nicht. Ich habe bis jetzt nur Frauen kennengelernt, die gut mit den Kameraden klarkommen, die da in jeglicher Form ihre Ideen einbringen können. Das, was ich meine, ist eigentlich, dass die Politik nur von Männern gemacht wird und die NPD einfach den Ruf hat, dass es eine Männerpartei ist. Und so ist es nicht. Wir haben genug weibliche Mitglieder in der NPD und die sollten halt jetzt auch einfach mal den Leuten zeigen, dass die NPD gar nicht so schlimm ist, wie alle immer behaupten. Weil die NPD macht die Politik, die jeden betrifft. Welche Möglichkeiten hat die NPD eigentlich, Politik zu machen? Sie ist ja nun nicht gerade in allzu vielen Parlamenten vertreten. Aber wir sind doch auf dem aufsteigenden Ast. Haben Sie doch gesehen mit Mecklenburg-Vorpommern, dass wir mittlerweile im nächsten Landtag sitzen. Und ich gehe davon aus, dass wir im Moment, steht für uns die Zeit günstig. Der Zuspruch von den einzelnen Leuten auf der Straße ist da und müssen wir weitersehen. Aber das sind Zukunftsversionen. Also da kann ich jetzt, ich muss irgendwie die Sachen sich entwickeln. Aber bei der Landtagswahl im letzten Jahr in Nordrhein-Westfalen hat die NPD ja nun nicht gerade besonders gut abgeschnitten. 1%, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist richtig, aber Sie haben auch gerade die Rede von unserem Landessprecher gehört, von dem Herrn Klaus Krämer. Und der hat gesagt, dass wir wieder die Arbeit aufnehmen und einfach uns auch wieder mehr bemühen. Und wir haben jetzt unheimlich viele junge Kameraden dabei, die einfach auch was erreichen wollen. Und das war vielleicht auch der Grund, dass das alles in Nordrhein-Westfalen eingeschlafen ist. Und ich habe irgendwann mal von einem guten Freund gehört, dass in Nordrhein-Westfalen ist es so, dass man Besenrot anmalen kann und der wird gewählt. Und da sind wir jetzt dran und arbeiten und wir wollen das ändern. Also Sie wollen jetzt einen Besenrot anmalen? Nein, nein, das ist ja Quatsch. Das war so daher gesagt. Nein, ich gehe einfach davon aus, dass unheimlich viel Potenzial auch gerade bei den jungen Leuten ist, weil es ist einfach die Zeit für junge Leute. Und das ist wichtig. Frau Graf, ich danke für das Gespräch. Bitteschön. Sie hörten Peters Inforadio. Besuchen Sie uns im Internet unter www.petersinforadio.tk.